Guten Abend, Philipp. Daniel? Ja, Daniel. Willst du mich nicht auffordern, reinzukommen? Legst du wirklich Wert darauf? Meinst du, ich fahre 150 Kilometer, wenn ich keinen Wert darauf legen würde? Bitte? Komm rein. Sag mal, woher weißt du eigentlich, dass ich übers Weekend hier draußen bin? Durch deine Sekretärin. Ach so. Komm rein. Du bist ja patschnass. Es gießt in Strömen. Ach, ich bin richtig durchgefroren. Gib mir was zu trinken. Ja. Was willst du haben? Gin? Ja, gern. Soda? Ein altes Getränk? Ja, bitte. So, bitte. Danke. Trinkst du nichts? Nein, im Moment nicht. Also, Daniel. Warum bist du gekommen? Ich will mit dir reden. Ich mach nur schnell die Musik aus. So. Philipp. Sind wir Freunde oder nicht? Natürlich. Seit unserer Kindheit ist, glaube ich, kaum eine Woche vergangen, ohne dass wir uns gesehen haben. Bis vor 3 Monaten. Es hat sich viel ereignet in diesen 3 Monaten. Ich habe den Fall Legendre im Fernsehen verfolgt. Du sollst ein glänzendes Plädoyer gehalten haben. Das Dossier war gut, die Untersuchung etwas flüchtig und die Anklage hat ihre Zeugen schlecht gewählt. Legendre ist sehr jung, fast noch ein Kind. Er sieht sympathisch aus. Mit 3 Jahren war er schon weise und kam ins Fürsorgeheim. Er kann sich an seine Eltern gar nicht mehr erinnern. Darauf bin ich herumgeritten. Die Geschworenen sind sentimental, sowas läuft immer. Trotzdem hat der Staatsanwalt seinen Kopf gefordert. Das ist sein Beruf. Und deiner den Freispruch durchzusetzen. Ganz recht. Legendre ist frei, also habe ich gewonnen. Hältst du ihn für schuldig? Woher soll ich das wissen? Er natürlich, er hat mir geschworen, dass er unschuldig ist. Und? Wenn ich alles glauben sollte, was meine Klienten mir erzählen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo du die Verteidigung eines Angeklagten abgelehnt hast, wenn du nicht von seiner Unschuld überzeugt warst. Leg noch etwas Holz nach, ja? Vorige Woche habe ich Mercier gesehen. Wir haben von dir gesprochen. Na? Habt ihr euch ja sicher gut amüsiert. Gestern traf ich Gilbert. Er hat mir gesagt... Er hat dir gesagt, ich hätte ihm seit 3 Monaten kein Lebenszeichen mehr gegeben. Mercier übrigens auch nicht. Weder dir noch sonst wem. Das habe ich bemerkt. Bist du deshalb hergekommen? Ja. Ich habe dich gar nicht für so neugierig gehalten. Was hat Neugierde damit zu tun? Aber ihr seid doch beinahe geplatzt von Neugierde. Alle. Na los, sieh mich schon an. Schau gut hin. Und dann erzähl ihnen, wie einer aussieht, den seine Frau sitzen gelassen hat. Hörst du endlich auf, den Trottel zu spielen? Denn darüber wissen natürlich alle Bescheid. Kann mir gut vorstellen, was ihr für Witze auf meine Kosten gerissen habt. Trink lieber auch ein Glas, du kannst es brauchen. Ja, ich glaube, du hast recht. Du hast Glück gehabt, mich heute Abend hier anzutreffen. Bin nicht mehr hier gewesen seit... Ja, ich wusste, dass du heute hier bist. Wieso? Woher denn? Und deine Sekretärin hat's mir doch gesagt. Ach ja, ja, ja, natürlich. Ich habe sie in den letzten Wochen mehrfach angerufen. Wozu denn das? Um zu hören, wie es dir geht. Sie macht sich große Sorgen um dich. Du arbeitest Tag und Nacht. Sie hat schon Angst, du drehst durch. Was geht Sie das an? Lieber Philipp, offenbar bist du dir gar nicht klar darüber, dass es auf der Welt eine Anzahl von Leuten gibt, die dir recht gewogen sind. Auch wenn du seit 3 Monaten zum Menschenfeind geworden bist. Jedenfalls hat deine Sekretärin mich gestern angerufen und gesagt, du willst das Wochenende hier draußen verbringen. Willst du wissen, warum ich heute hier bin? Nein. Sag's dir trotzdem. Der Fall Desmoulins kommt nächsten Mittwoch zur Verhandlung. Ich muss mein Plädoyer nochmals überarbeiten. Darum brauche ich 2 Tage absolute Ruhe. Dazu bin ich hergekommen. Andere Gründe gibt es nicht. Vor allem keine sentimentalen, das kannst du mir glauben. Na, ich glaub dir doch. Was willst du von mir, Daniel? Dir helfen. Danke. Ich habe keinen Bedarf. Doch. Es gibt wohl kein Mittel, dich loszuwerden, was? Ich glaube nicht. Außer wenn... Ja? Außer wenn du wirklich willst, dass ich dich allein lasse. Nein. Nein, Daniel. Es ist gut, dass du gekommen bist. Du. Jeden anderen hätte ich wahrscheinlich abgeschoben. Aber bei dir ist das was anderes. Wir kennen uns eine Ewigkeit. Du bist mein ältester Freund. Mein einziger sogar, glaube ich. Ich glaube auch. Sonst wäre ich heute Abend nicht hier. Danke. Trotzdem hast du ganze 3 Monate gebraucht, um zu kommen. Ich dachte, du müsstest erst einmal allein sein. Ja, ich habe das nötiger gehabt, als du ahnst. Aber jetzt... Ja. Ja, du hast recht. Ich muss endlich mit jemandem sprechen, der mich versteht. Der sich nicht lustig macht über mich. Ja. Und du? Wie geht's dir? Geht's gut? Was machen die Geschäfte? Ziemlich ruhige Zeit. Ja, ich habe gelesen, eine Krise. Ach, das sind Übertreibungen. Bleibst du über Nacht hier? Ich weiß noch nicht. Das Gästezimmer steht dir zur Verfügung, wie immer. Vielen Dank. Aber das sehen wir nachher. Es kommt ganz darauf an. Worauf? Auf dich. Du allein wirst entscheiden, ob ich bleiben soll oder nicht. Ja. Oh, dein Glas ist leer. Danke. Ja. Es ist schwerer, als ich dachte. Ich möchte gern reden und gleichzeitig... Soll ich dir lieber Fragen stellen? Was könntest du mich schon fragen? Was ist passiert? Warum ist sie gegangen? Das sind doch die einzigen Fragen, die du mir stellen könntest. Dann stelle ich sie dir eben. Warum ist sie nicht mehr da? Was ist passiert, Philipp? Ja, nichts. Ich war 10 Jahre älter als sie, das ist alles. Zu Anfang fiel das nicht weiter ins Gewicht. Wir liebten uns. Ich merkte kaum, dass uns doch etwas trennte. Und dann vergingen die Jahre und es hat sich ein Graben aufgetan. Ich war mir darüber nicht im Klaren. Ich liebte sie noch immer. Auch sie? Sie liebte dich auch? Ja. Wie einen großen Bruder. Sie hatte Vertrauen zu mir. Sie achtete mich, aber... Es war keine Liebe mehr. Hattet ihr Streit miteinander? Nicht einmal das. Keine Szenen, kein Geschrei. Es war schlimmer. Es war nichts mehr da. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen, verstehst du? Ja. Ja, Fremde. Es war ein entsetzliches Gefühl. Und eines Abends, fast unwillkürlich, kam es schließlich mit uns so weit, dass wir über Trennung sprachen. Er hat zuerst davon gesprochen. Sie oder ich? Was sagt das schon? Das war wann? Letzten Winter. Ah. Bevor ihr in die Skiferien gefahren seid? Ja. Diese paar Ferientage waren unsere letzte Chance. Ich erinnere mich. Abends nach eurer Rückkehr haben wir zusammen gegessen. Ihr saht beide, ja, vollkommen glücklich aus. Ich hatte euch schon lange nicht mehr so gesehen. Ja. Am Abend unserer Rückkehr. Diese 10 Tage waren wir unzertrennlich gewesen. Neue Flitterwochen. 10 Jahre nach unserer Heirat. Ich glaubte, alles wäre gerettet, aber als wir wieder nach Paris kamen, als wir uns in unserem üblichen Rahmen wiederfanden, im gewohnten alten Trott, da war es schlimmer als vorher. Meine Frau entfernte sich von mir und mir gelang es nicht, sie zurückzuhalten. Weiß Gott, ich habe alles versucht. Und so ging es mit uns bis nach Ostern. Da wussten wir beide, dass eine Entscheidung fällig war. Noch einmal habe ich versucht, Zeit zu gewinnen, aber seine eigene Sache vertritt man schlecht. Ich habe auf sie eingeredet, stundenlang, eine ganze Nacht hindurch. Ich habe sie beinahe angefleht, bei mir zu bleiben. Sie schwieg, sie hörte zu. Und schließlich war ich mit meinen Argumenten am Ende. Und da meinte sie, wir hätten es nötig, einmal allein zu sein. Jeder von uns, um nachzudenken. Sie beschloss, hierher in unser Landhaus zu ziehen und den Juni über hier zu bleiben. Sie wollte sich um die Blumen, um den Garten kümmern. Ich sollte nur zum Weekend kommen, wie ein Gast. Ich habe zugestimmt. Und eines Montags früh ist sie dann abgefahren. Und ich? Ich zählte die Stunden, ja, ich. Mit 42 Jahren. Ich führte mich auf, als wäre ich 18. Am ersten Tag habe ich sie 3-mal angerufen. Sie musste mich erst bitten, damit aufzuhören. Und dann ist der Freitag gekommen. Endlich. Ich bin sehr zeitig in Paris weggefahren. Nach 10 Kilometern wurde mir klar, dass es viel zu früh war. Ich hatte mich zum Abendessen bei ihr angesagt und es war knapp 4 Uhr. Also bin ich wahllos, ziellos irgendwo herumgefahren. Ich war sicher, dass ich alles wieder einrenken würde, dass sie, wenn ich erst vor ihr stünde. Was für ein Idiot ich war. Denn das Haus war leer, als ich kam. Hörst du, Daniel? Leer. Ich lief in ihr Schlafzimmer hinauf. Ich riss den Schrank auf. Kleiderbügel, eine ganze Reihe von Kleiderbügeln, ohne was drauf. Sie war weg. Einfach weg. Ohne ein Wort. Ohne ein Wort? Ich habe doch etwas von einem Brief gehört. Ja, später. Genau wie die Polizei vermutet hat. Die Polizei? Du hast die Polizei benachrichtigt? Ja, natürlich. Ich wusste ja nicht mehr, was ich tat. Sie waren sehr nett, ganz reizend. Sie haben mich gefragt, ob wir verheiratet wären. Ob meine Frau volljährig sei. Und als ich antwortete, sie wäre 32, werde nie ihr maliziöses Lächeln vergessen. Und doch waren sie feinfühlig genug, nicht von Durchbrennen zu sprechen. Sie rieten mir, mir keine Sorgen zu machen. Es sei ihr bestimmt nichts passiert. Ich würde sicher sehr bald von ihr hören. In 2, spätestens 3 Tagen wäre ein Brief von ihr da. Das scheint so üblich zu sein. Und sie hatten recht. Sie hat dir geschrieben? Der Brief kam Dienstag früh. Aufgegeben in Orly. Hast du ihn aufgehoben? Nein. Ich hatte eine solche Wut, dass ich ihn verbrannte. Zusammen mit einer Schachtel Fotografien und anderen Briefen von ihr, von vor 10 Jahren. Warum? Willst du wissen, was drin stand? Nicht weiter wichtig. Es war ein kalter, unpersönlicher Brief. Sie ginge fort. Für immer. Wir würden uns nie wiedersehen. Ich solle nicht versuchen, ihr nachzuspüren. Natürlich würde sie die Schuld bei der Scheidung auf sich nehmen. Sie hätte ja die eheliche Wohnung verlassen. Na, du siehst den Stil. So war das, Daniel. So ist das passiert. Und deswegen hast du dich 3 Monate lang eingeschlossen? Ja. Ich konnte ja nicht verheimlichen, dass sie mich verlassen hatte. Und? Ein verlassener Ehemann. Ich mag mich nicht lächerlich machen. Hast du die Scheidung eingereicht? Wozu? Ich habe nicht die Absicht, wieder zu heiraten. Nein, ich bin wieder ledig. Wie du, Daniel. Das macht uns wieder jung, was? Mir ist zumute wie in der Zeit an der Uni. Los, Daniel, gib mir dein Glas. Stoß mit mir an. auf mein neugeborenes Junggesellentum, auf unsere wiedererwachte Jugend. Weißt du, Daniel, ich spreche zum ersten Mal davon. Ich wüsste zu gern, was in den Köpfen der Leute vorging, als sie erfuhren, dass sie nicht mehr da ist. Ungefähr das Gleiche wie bei dir. Die Geschichte ist im Grunde gar nicht so ungewöhnlich, aber falsch. Falsch? Warum? Alles, was du mir eben erzählt hast, Philipp, ist die, sagen wir, die offizielle Lesart für deine Bekannten, eventuell auch für die Polizei, um das Verschwinden deiner Frau zu erklären. Aber die Wahrheit ist es nicht. Nein? Nein. Ich kannte sie gut. Ich verstand sie. Vielleicht besser, als es dir jemals möglich war. Ich bitte dich, Daniel. Du wirst mir doch wohl keine Eifersuchtsszene machen. Nicht du. Nicht jetzt. Ja, ich weiß. Du kanntest sie schon vor mir. Damals hat ihr viel zusammen gewesen. Du hast uns miteinander bekannt gemacht. Ich habe sie umworben und mich hat sie schließlich geheiratet. Gut, schön. So ist das Leben. Zugegeben, es war nicht gerade angenehm für dich, aber mehr doch nicht. Du hast sie nicht geliebt. Sie gefiel dir aber. Verliebt warst du nicht. Denn wenn du sie geliebt hättest, hättest du nicht zugelassen. Selbst wenn ich sie geliebt hätte, wäre ihre Wahl auf dich gefallen. Ich hatte weder etwas zuzulassen noch abzulehnen. Es war eben so. Nein. Hättest du sie geliebt, hättest du gekämpft, um sie zu behalten. Du wärst nicht mein Trauzeuge gewesen, als wir heirateten. Du wärst nicht... Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber dein ganzes Verhalten in den vergangenen 10 Jahren wäre anders gewesen. Ich wiederhole dir, sie hatte dich gewählt. Dich. Sollte ich deshalb aufhören, dich zu besuchen, meinen besten Freund? Sollten wir uns verfeinden, weil sie dich geheiratet hat? Daniel! Wozu außerdem in der Vergangenheit herumkramen? Ich stelle lediglich fest, dass ich sie recht gut kannte. Und daher halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass sie so fortgegangen ist, wie du es mir geschildert hast. Sie hätte es nicht fertiggebracht, dich, ihren Mann, heimlich zu verlassen. Ich weiß viel mehr, als du glaubst. So? Wirklich? Was denn zum Beispiel? Wie war das Wetter heute hier draußen? Schlecht. Es hat den ganzen Tag geregnet. Warum? Mein Wagen steht auf dem Kiesweg vor der Tür. Du hast ihn gesehen, als du mir vorhin aufmachen kamst. Ja und? Mein Anzug ist durch und durch nass. Von den paar Metern Weg zwischen Wagen und Eingangstür kann er nicht so nass sein. Daniel, was willst du eigentlich? Es ist jetzt 7 Uhr abends. Ich war schon nachmittags gegen 4 Uhr hier. So? Warum bist du nicht gleich reingekommen? Warum hast du so lange gewartet? Weil... Ich weiß es nicht. Plötzlich, als ich durch das Tor fahren wollte, kamen mir Zweifel. Irgendein unheimliches Gefühl. Hier ist deine Frau verschwunden und seitdem hast du dieses Haus gemieden. 3 Monate lang. Früher bist du jedes Wochenende hier gewesen. Ich weiß nicht, was plötzlich mit mir war, aber ich bekam mit einem Mal Angst. Ja, Angst. Angst vor dem, was ich erfahren würde, was ich entdecken würde. Ich bin zurück ins nächste Dorf gefahren und habe den Wagen abgestellt und versucht, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. An der frischen Luft. Ich bin ausgestiegen, bin ein Stück gelaufen. Im Regen? Ja, im Regen. Ich ging zum Bauernhof von Joubet. Dann bin ich nach rechts eingebogen bis zum Tennisplatz. Weiter? Ich bin bei dem Wäldchen stehen geblieben, da, wo die Hecke einen Bogen macht. Sie ist an dieser Stelle niedriger als sonst, man kann das Haus sehen. Ich sah zu den Fenstern, zur Tür. Ich konnte meinen Blick einfach nicht abwenden. Hast du mich gesehen? Ja, als du gegen 5:30 herauskamst. Du bist zunächst auf mich zugekommen. Ich dachte schon, du hättest mich bemerkt. Aber du hast kurz vor der alten Weide abgedreht und bist auf das Gewächshaus zugegangen. Du bist mir nachgegangen? Nein. Ich sah dich stehen bleiben vor einem Beet. Du hast eine Rose gepflückt und hast sie ein wenig weiter auf einen kleinen Hügel gelegt. Einen Erdbuckel, der früher nicht da war. Du bist niedergekniet. Hast den Kopf gesenkt. Ein Weilchen später bist du wieder aufgestanden und bist zum Haus zurückgekehrt. Bist du auch zu dem Hügel gegangen? Das war nicht nötig. Ich wusste, was er zu bedeuten hat. Ich wollte nicht. Ich stand etwa eine Stunde so da. Dann habe ich den Wagen geholt und bin hierher gefahren. Als wüsste ich von nichts. Aber warum hast du das getan, Herrgott nochmal, Philipp? Warum? Ich weiß nicht, was du dir einbildest, Daniel. Aber du irrst dich. Ich schwör's dir, du irrst dich. Aber hör doch, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, Philipp. Mit meinen eigenen Augen gesehen. Du willst doch nicht weiter behaupten, Nein. dass sie... Nein! In diesem Punkt hast du recht. Sie ist nicht fortgegangen. Sie ist tot. Tot. Also, ist es wahr? Ja. Sie ist tot. Das ist doch nicht möglich. Sie ist tot? Und du hast sie verscharrt. Wie ein Tier, das man aus dem Weg räumt. Nein. Nein, Daniel, nein. Nicht wie ein Tier. Wie das Wesen, das ich am meisten auf der Welt geliebt habe. Du kannst doch nur verrückt geworden sein, Philipp. Ja, verrückt. Wie konntest du es wagen? Hier im Garten. Im Garten oder auf einem Friedhof. Was ist da für ein Unterschied? Religiöse Zeremonien, Grabsteine. Wir haben beide nie viel davon gehalten. Wir haben oft darüber gesprochen. Sie hat immer gesagt, sie würde einmal gerne hier begraben sein. So nahe wie möglich dem Haus und ihren Blumen. Also hast du nur ihren Wunsch erfüllt. Das willst du doch damit sagen, nicht? Und du wirst mir vielleicht auch erzählen, du hättest diese grauenvolle Tat begangen, damit euch nichts mehr trennt, nicht einmal ein Friedhofsgitter. Damit sie immer in deiner Nähe ist. Dabei bist du seit 3 Monaten nicht mehr hier gewesen. Du bist ein Ungeheuer, Philipp. Ein Ungeheuer! Ich verstehe dich. Es ist meine Schuld. Ich hätte dich vorher nicht belügen sollen. Aber die Wahrheit ist so schwer zu sagen. Selbst mir, Philipp? Selbst dir, Daniel. Ich habe sie nicht getötet. Warum hast du alle im Glauben gelassen, sie sei von dir fortgegangen? Ich konnte nicht anders. Es sollte keiner wissen. Man sollte mir keine Fragen stellen. Hattest du Angst? Ja. Deinetwegen? Ja. Warum? Hat man sie umgebracht? Ja. Sie ist ermordet worden. Nein. Nein, das nicht. Nicht sie. Das konntest du nicht finden. Das war doch nicht ich. Ich hab sie nicht getötet. Hörst du, Daniel? Ich hab sie nicht getötet. Wer denn? Ich weiß es nicht. Seit 3 Monaten versuche ich es herauszufinden, aber ich komme nicht weiter. Glaubst du mir nicht? Ich weiß es nicht. Ich möchte dir glauben, aber nach dem, was ich gesehen habe, ich weiß es nicht mehr. Bevor du urteilst, Daniel, versuch mich zu verstehen. Dich verstehen? Ja, wenn du weißt, was passiert ist, wirst du mich verstehen können. In ihrem Schlafzimmer, da oben, da habe ich sie gefunden, als ich an dem bewussten Freitag herkam. Sie lag auf ihrem Bett, erwürgt. Sie hatte die Augen auf, ihre Hände waren verkrampft. Es war entsetzlich. Ich blieb da stehen, neben ihr, und schaute sie an. Plötzlich wurde mir klar, dass es fast schon Nacht war. Da habe ich mich über sie gebeugt und habe ihre Hand berührt. Sie war kalt. Und erst in diesem Augenblick habe ich begriffen, wirklich begriffen, dass sie tot war. Und du hast nichts getan? Du hast nicht telefoniert? Du hast niemanden gerufen? Wen? Die Polizei? Ich wollte es tun. Ich hatte schon den Hörer in der Hand, als mir blitzartig vor Augen stand, was erfolgen würde. Polizisten würden das Haus überschwemmen, Fotografen, Journalisten und dann der Skandal und Sie. Ich weiß aus erster Quelle, wie die Polizei arbeitet. Für Sie wäre ich der einzig Verdächtige gewesen. Du? Es wäre dir doch sicher nicht schwer gefallen, Ihren Verdacht zu entgreifen. Du hast mit diesen Leuten nicht oft zu tun. In Ihren Augen hatte ich einen triftigen Grund, Sie zu töten. Ich war, wer weiß, wie lange bei ihr geblieben, ohne jemanden zu unterrichten, ohne Hilfe zu holen, ohne Zeugen, ohne Alibi. Sie hätten gar nicht erst weiter gesucht. Philipp, man hätte dich doch nicht einfach verhaftet, ohne irgendeinen Beweis. Oh, nein, das nicht. Die Form hätte man gewahrt. Ich kenne die Leute von der Justiz. Sie hätten ein paar Tage verstreichen lassen, dann hätte mir der Untersuchungsrichter erklärt, wie sehr leid es ihm täte, mich unter Anklage stellen zu müssen. Aber getan hätte er es schließlich doch. Du kannst dir die Folgen ausmalen. Der Skandal, meine Karriere kaputt und das Ende von allem, das Schwurgericht. Nicht auf der Bank des Verteidigers diesmal, auch nicht auf der des Zivilklägers, nein, auf dem Platz des Angeklagten. Ach, das ist doch lächerlich! Du warst es doch gar nicht! Justizirrtümer gibt es nicht nur in Romanen! Für mich wäre das zwar ziemlich belanglos, mein Leben ist sowieso zu Ende. Aber hätte ich mich verhaften lassen, würde es keine weiteren Untersuchungen mehr geben. Und der Schuldige würde weiter herumlaufen. Der wahre Schuldige. Ich wollte ihn finden. Im Gefängnis hätte ich nichts tun können. Ich musste frei bleiben. Ich habe stundenlang überlegt. Ich habe mir den Kopf zerbrochen nach einer anderen Lösung. Aber es gab keine. Warum hast du mich nicht gerufen? Ich wäre sofort gekommen. Ich habe an dich gedacht. Aber meine Lage war so verzweifelt. Es wäre sinnlos gewesen, auch dich mit hineinzuziehen. Absurd! Gerade in solchen Augenblicken braucht man seine Freunde. Man könnte sie brauchen, ja. Aber ich hatte kein Recht, dir das aufzubürden. Nein, Daniel. Ich war allein. Das war vor 3 Monaten. Auf den Tag. Und seit 3 Monaten... Seit 3 Monaten spiele ich die Komödie vom verlassenen Ehemann. Das ist nicht alle Tage leicht, glaube mir. Und ich suche. Unaufhörlich. Ich möchte wenigstens begreifen. Hast du es herausgefunden? Noch nicht. Du weißt immer noch nicht, wer der Mörder sein könnte? Nein. Ein paar Mal glaubte ich schon, die Lösung gefunden zu haben, aber es waren falsche Spuren. Ich habe nur eins entdeckt. Sie hatte einen Liebhaber. Philipp. Ja. Ja, mein Freund. Sie hatte einen Liebhaber. Sei still! Du wolltest die Wahrheit hören. Da hast du sie. Jetzt hör sie dir auch bis zum Ende an. Diese musterhafte Ehefrau, dieses untadelige Weib betrog mich. Wahrscheinlich seit Jahren. Vielleicht sogar seit unserer Heirat. Wieso glaubst du das? Ich glaube nicht, ich weiß. Ich hätte es mir schon lange denken müssen. Briefe, die sie vor mir nicht aufmachen wollte. Telefonanrufe, die sie einsilbig beantwortete, um nachher zu behaupten, es wäre Nicole gewesen oder Simone oder Françoise. Immer Frauennamen. Lauter liebe Freundinnen. Und ich glaubte ihr. Ich sah nichts, begriff nichts. Ich hatte keinen Verdacht. Ich war blind. Was willst du? Ich habe sie geliebt. Und in dieser bewussten Woche, in der sie angeblich hier allein sein wollte, um nachzudenken, war sie allein. Mit ihm. Ja. Sie hat ihn nämlich hierher kommen lassen. In mein Haus. Woher weißt du das? Nachbarn haben ihn gesehen. Gerade an ihrem Todestag. Der kleine Jacques, der Junge von den Joubets. Er wollte mit seinem Luftgewehr bei der Hecke auf Vögel schießen, als er einen Mann aus dem Hause kommen sah. Mit ihr zusammen. Sie sind bis zum Wäldchen gegangen. Sie lachten. Sie haben sich geküsst, ohne zu wissen, dass sie beobachtet wurden. Der Junge hat mir das sofort brühwarm erzählt. Das ganze Dorf ist überzeugt, dass sie mit dem Kerl durchgebrannt ist. Sie wissen ja nicht, dass er in Wirklichkeit gekommen war, um sie zu töten. Halt den Mund! Wie kannst du so etwas sagen? Ich habe schmutzige Teller in der Küche vorgefunden. Sie haben gemeinsam Mittag gegessen. Wahrscheinlich wollte sie das Geschirr spülen, bevor ich komme, damit ich ja nichts merke. Er hat ihr keine Zeit mehr dazu gelassen. Auch nicht die Aschenbecher auszuleeren. Er rauchte englische Zigaretten. Ich habe überall Reste gefunden. Das siehst du. Ich bin jeder Fährte nachgegangen. Leider gibt es tausende von Männern, die englische Zigaretten rauchen. Angefangen bei mir. Und die Beschreibung, die mir der kleine Jacques gegeben hat, ein ziemlich großer Mann in hellem Anzug. Er hat nicht mal gemerkt, ob er braun oder blond war. Aber seine Schuhe glänzten in der Sonne. Das hat ihn beeindruckt. Aber ich werde ihn finden, Daniel, hörst du? Ich werde ihn finden. Und an diesem Tage... Nun, was wirst du tun an diesem Tage? Werde ich sie rächen. Ich schwöre dir. Ich werde sie rächen. Ich frage mich, wen du rächen willst. Deine Frau oder dich? Was soll das heißen? Ich habe dir zugehört, Philipp. Sehr aufmerksam und du machst mir Angst. Du bist voller Hass, voller Bitterkeit. Nicht, weil man deine Frau getötet hat, nein, weil sie dich betrogen hat. Das ist es, was du nicht ertragen kannst. Wenn du ein bisschen weniger Selbstkontrolle hättest, würdest du sagen, was du wirklich denkst. Du würdest bestimmt von der lächerlichen Situation reden, in die sie dich gebracht hat. Vielleicht sogar von deiner Ehre. Hör auf! Ist das deine Freundschaft? Wenn du gekommen bist, um mir das zu sagen, hättest du dir die Fahrt sparen können. Und ich hätte besser daran getan, zu schweigen. Entschuldige. Ich weiß nicht mehr, was ich sage. Wenn ich an all das denke, das tut weh, weißt du? Sehr weh. Daniel. Ja? Ich brauche dich. Du musst mir helfen. Wobei? Ihn zu finden. Wen? Den Liebhaber oder den Mörder? Das ist das Gleiche. Bestimmt nicht. Denk einmal nach, Philipp. Selbst wenn es hart ist, musst du der Wahrheit ins Auge sehen. Sie hatte einen Liebhaber. Sie liebte ihn. Nein! Ja. Ja, du hast recht. Es ist schwer, die Wahrheit zuzugeben. Gut, sie liebte ihn. Und weiter? Er liebte sie auch. Warum sollte er sie umbringen? Was weiß ich? Vielleicht, weil er genug von ihr hatte. Er wollte Schluss machen. Wenn man alle Frauen töten wollte, die man verlassen will? Mit manchen geht es eben leichter als mit anderen. Aber das war sicher bei ihr nicht der Fall. Sie war viel zu stolz, um hinzunehmen, dass ein Mann sie verlässt. Sie wollte nicht zugeben, dass es vorbei war. Dafür war sie eine zu schlechte Spielerin. Sie konnte nicht verlieren. Was sie dir auch angetan haben mag, du hast kein Recht, so von ihr zu reden. Warum nicht? Sie war doch keine Heilige. Sie hatte Fehler wie wir alle. Sicherlich hatte sie Fehler. Aber sie hätte nie eine Gemeinheit begehen können. Sie hat mich immerhin betrogen. Das hat nichts damit zu tun. Was brauchst du denn noch? Mit einem Mann weiterleben, den man zum Narren hält? Ihm die Komödie der Treue vorspielen? Ist das keine niedrige Handlungsweise wie? Nicht unbedingt. Alles hängt davon ab, was sie für dich empfand. Nichts mehr, das liegt doch auf der Hand. Wirklich? Das sehe ich nicht so. Ich bin sicher, dass sie dich noch liebte. Oh nein. Oh nein, ganz bestimmt nicht. Niemals. Dafür war sie viel zu ausschließlich, unfähig, zwei Männer gleichzeitig zu lieben. Das ist etwas anderes. Für dich hatte sie, wie soll ich sagen, Zuneigung. Ja, Zuneigung. Und für den anderen? Liebe. Du bist großartig. Ich bewundere deine Überlegenheit, mit der du über solche Dinge sprichst. Entschuldige, wenn ich dir das sage, mein armer Daniel. Aber ich glaube nicht, dass du viel davon verstehst. Warum nicht? Weil ich nicht verheiratet bin? Unter anderem. Jedenfalls liegt das nicht in deiner Natur. Und du behauptest, du kennst mich gut. Na was denn, Daniel? Du wirst mir doch wohl nicht einreden wollen, dass du schon mal ernsthaft geliebt hast. Du doch nicht. Warum nicht? Das hätte ich doch gewusst. Du glaubst immer, alles zu wissen. Sieh mich an, Daniel. Ist das wahr? Du hast deine Frau geliebt? Ja. Und du hast es mir nicht gesagt? Wer ist es denn? Kenne ich sie? Genug, Philipp. Oh nein. Jetzt will ich's wissen. Warum hast du sie nicht geheiratet? Wollte sie nicht? Das genügt jetzt! Ah, ich verstehe. Sie ist verheiratet. Daniel. Ja. Das ist nicht wahr. Daniel. Los. Rede. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Philipp. Du Schweinehund, du verdammter Schweinehund. Beruhige dich, Philipp. Oh, nein. Du wirst mir nicht noch obendrein Lehren erteilen. Und sowas will mein Freund sein. Du hast mich schön zum Narren gehalten. Meine Freundschaft zu dir ist echt, Philipp. Hör auf damit! Schluss mit der Heuchelei! Wie lange dauert das eigentlich, euer Geplänkel? Warum liegt ihr denn so daran? Aus Neugier? Schließlich habe ich wohl ein Recht, neugierig zu sein, oder nicht? Es interessiert mich eben. Philipp! Na, nehmen wir an, es amüsiert mich. Als du sie mir vorgestellt hast vor 10 Jahren, war sie da schon deine Geliebte? Wir haben es dir nicht verheimlicht. Und das ging weiter so? Nein, ich hab's dir schon einmal gesagt. Sie hatte dich vorgezogen und ich hab mich gefügt. Nicht lange, da bin ich sicher. Ihr habt euch weiter getroffen. Ich sah sie nur, wenn wir zu dritt ausgegangen sind. Ja, viel zu oft. Und ich selbst hab dich auch noch dazu eingeladen. Man muss schon sagen, ich habe meine Rolle als zuvorkommender Ehemann gut gespielt. Es tut mir leid für dich. Eines Tages, ihr wart etwas über 2 Jahre verheiratet, rief sie mich an. Sie wollte mit mir reden, ohne dich. Ich habe mich mit ihr verabredet und sie hat mir alles erzählt, was nicht so recht stimmte zwischen euch. Es war eine ganze Menge. Zu mir hätte sie darüber sprechen sollen. Sie hat es versucht, mehrmals. Du hast nicht verstanden oder du wolltest nicht verstehen. Sieh mal an, natürlich. Kurzum, sie kam, um sich an deiner Schulter auszuweinen und du hast die Situation ausgenutzt und hast sie in dein Bett geschleppt. Warum musst du unbedingt alles in den Dreck ziehen? Na, ist es denn nicht so verlaufen? Nein, erst viele Monate später. Zunächst habe ich ihr erklärt, ich könnte nichts für sie tun. Ich wollte mich nicht in euer Privatleben einmischen. Und dann? Dann was? Nach eurer Unterhaltung, nach eurem ersten Tätertät, was passierte dann? Ist denn das so wichtig? Für mich ist das wichtig. Ich will wissen, wie weit ihr die Scheinheiligkeit getrieben habt. Alles, bis ins Einzelne. Wann ist sie deine Geliebte? Ich meine, wieder deine Geliebte geworden. Lange danach. Ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, ich erinnere mich nicht mehr genau. Wenn ich daran denke, dass ich völlig ahnungslos war, jahrelang. Eine schöne Sache, das Vertrauen. Hoffentlich habt ihr euch gut amüsiert, wenn ihr von mir gesprochen habt. Wir sprachen nie von dir. Natürlich, wo habe ich meine Gedanken? Ihr hattet ja anderes zu tun während eurer Liebesspiele, als euch um den Ehemann zu kümmern. Deine Vulgarität überzeugt nicht mehr als deine Ironie. Übrigens stimmt es nicht. Wir sprachen oft von dir. Jedes Mal, wenn wir eine Lösung suchten. Eine Lösung? Warum eine Lösung? Da du durchaus alles wissen musst. Ich wollte, dass sie dich verlässt. Ach, was für eine Idee. Es war doch ausgezeichnet so für euch. Eine Frau, die den besten Freund ihres Mannes zum Liebhaber nimmt? Was wolltest du denn noch? Ich hab dir schon gesagt, ich ertrug es nicht mehr so zu leben. Ich wollte nicht, dass wir uns noch länger verstecken. Dass wir jeden Augenblick zittern mussten. Sie verdiente Besseres als das. Und um das zu begreifen, hast du Jahre gebraucht? Ich bin oft nah daran gewesen, von ihr zu verlangen, dass sie dich aufgibt. Darauf wäre sie nie eingegangen. Ich glaube doch, aber ich wusste, es würde für dich ein furchtbarer Schlag sein. Und du wolltest mir keinen Kummer bereiten. Deine Freundschaft für mich war ja so echt. Wenn ich dir sage, dass es wahr ist, dass ich es aus diesem Grunde nicht von ihr verlangt habe, wirst du mir nicht glauben. Aber doch, ich glaube dir. Die Situation war ja so bequem. Eine Geliebte, die du sehen konntest, so oft du wolltest. Ein Freund, dessen Tür für dich immer offen stand. Ich kenne dich, Daniel. Es war dir nie ernst. Da hättest du nämlich Verantwortung auf dich nehmen müssen. Und sowas hast du nie gemocht. Verantwortung. Ganz falsch. Ich habe lange gewartet, das stimmt, vielleicht zu lange. Aber in letzter Zeit konnte ich nicht mehr. Ich habe darauf bestanden, dass sie sich entscheidet. Darum hat sie sich hierher zurückgezogen, um ein paar Tage allein zu sein. Ohne dich, ohne mich. Sie wollte versuchen, klar zu sehen. Daniel, warum hast du sie getötet? Darauf war ich gefasst, Philipp. Nein. Nein, ich war es nicht. Na, hör mal. Du bist am Tage ihres Todes hergekommen. Streit es nicht ab. Ich weiß, dass du hier warst. Die Beschreibung des kleinen Joubert ist nicht sehr genau, aber sie passt trotzdem. Du bist ziemlich groß. Du trägst oft helle Anzüge. Ich gebe ja zu, dass ich an diesem Tag hier gewesen bin. Und den Tag zuvor, nicht wahr? Und wieder den Tag zuvor und jeden Tag die ganze Woche lang? Nein. Nein, nein, nein! Ich sagte doch, sie wollte allein sein. Also war es gerade an diesem Freitag. Ich habe ihren Wunsch respektiert. Und du? Warum bist du gleich nach Tisch aus Paris fort, anstatt bis zum Abend zu warten? Warum hattest du sie dreimal angerufen am ersten Tag? Nun, mir erging es ganz ähnlich. Ich ertrug es nicht mehr zu warten, sie nicht in meiner Nähe zu fühlen. Ich musste sie sehen. Musste mit ihr sprechen. Und sie umbringen. Ach, Schluss jetzt! Du hast sie zwingen wollen, mit dir zu gehen, und sie hat sich geweigert. Ich hatte weder die Macht noch den Wunsch, sie zu irgendetwas zu zwingen. Sie hatte noch keinen Entschluss gefasst. Du solltest an dem Abend kommen. Sie wollte mit dir reden. Ich schlug ihr vor, ich wollte bleiben. Schließlich ging diese Auseinandersetzung um uns drei. Das ging mich genauso an wie sie und ich. Aber du hast nicht den Mut gehabt, auf mich zu warten. Sie wollte nicht. Sie wollte unbedingt mit dir allein sprechen. Sie sollte mich dann anrufen. Du lügst. Sie hatte sich entschieden. Sie weigerte sich, mich zu verlassen. Sie weigerte sich, dir zu folgen. Du hattest verloren, Daniel. Aber du hast dich nicht damit abfinden wollen. Und anstatt deine Niederlage einzugestehen, hast du sie lieber getötet. Nein, Philipp. Du hast sie erwürgt. Du, Daniel. Nein, Philipp. Nein. Ich war es nicht. Nein. Nein, Daniel, du wohl nicht. Das ist wahr. Du hättest nicht den Mut gehabt. Und jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt, nicht wahr? Hast du hier zu Mittag gegessen? Ach ja, natürlich, die gebrauchten Teller in der Küche. Um welche Zeit bist du gegangen? Gegen 3 Uhr. Als ich hier ankam, um 7 Uhr, war sie tot. Also ist zwischen deinem Weggang und meiner Ankunft noch jemand hier gewesen. Daniel, weißt du, was das bedeutet? Sie hatte noch einen anderen Liebhaber. Aber hör doch auf, das ist absurd. Na, hör mal. Du bist ja eifersüchtig. Natürlich bin ich eifersüchtig. Seit Jahren. Aber auf dich, auf alle Männer, die sich ihr näherten. Auf dich vor allem. Du sahst sie Tag ein, Tag aus. Ihr lebtet unter dem gleichen Dach, ihr schlieft im gleichen Zimmer. Wenn du wüsstest, was ich ausgestanden habe. Ich friere. Ich glaube, ich werde noch etwas Holz nachlegen. Wolltet ihr zusammen fortgehen? Ich weiß es nicht. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich hoffte es mit ganzer Kraft, aber es hing nicht von mir ab. Es war an ihr zu entscheiden. Ja. Und am nächsten Tag? Und alle folgenden Tage? Hast du dich denn nicht gewundert, warum sie dich nicht anrief? Und als ich durchsickern ließ, sie sei fortgegangen, ohne dass ich wüsste, wohin? Und mit wem? Ich habe gedacht, sie hätte sich nicht entscheiden können. Sie hätte nicht den Mut dazu aufgebracht. Ich habe gedacht, sie wäre uns davongelaufen. Allen beiden. Dir und mir. Ich hatte nicht begriffen. Erst vorhin, als ich dich im Garten gesehen habe. Mitten im Regen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Lust verspürt, einen Menschen zu töten. Dich, Philipp. Meinen Freund. Ich möchte dir eine Frage stellen, Daniel. Wäre sie glücklich gewesen mit dir? Ich glaube. Ja, sie wäre glücklich gewesen. Merkwürdig. Ich kann dir nicht böse sein, Daniel. Wenn ich gewusst hätte, dass du es warst, der Dann hättest du sie nicht getötet, Philipp. Warum sagst du das? Wir liebten sie zu sehr. Beide. Es konnte nur einer von uns sein. Du oder ich. Du, Philipp. Du wirst es nie beweisen können. Ich werde es nicht versuchen. Sie saß da. In dem Sessel, wo du jetzt sitzt. Sie war schön. Mein Gott, war sie schön. Es standen zwei Koffer neben der Tür. Sie war bereit zu gehen. Wenn sie doch nur gesagt hätte, dass es um dich ging. Vielleicht hätte ich... Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber nein, sie hat nichts gesagt. Nur, ich gehe, Philipp. Für immer. Für immer. Verstehst du, Daniel? Du bist der Einzige, der mich verstehen kann. Du hast sie geliebt wie ich. Was hättest du an meiner Stelle getan? Nein, Philipp, das gelingt dir nicht. Hier ist keine Teilung möglich. Du warst es. Du allein. Ja. Ja, ich allein. Aber versuch doch, mich wenigstens zu verstehen. Nein, Philipp. Ich gehe. Ich gehe. Willst du mich anzeigen? Was würde das nützen? Ich glaube nicht an Rache. Es ist besser, sie dort zu lassen, wo sie ist. Die anderen werden sie vergessen mit der Zeit. Lass mich nicht allein. Selbst wenn ich bleiben würde, wärst du allein.